Hals über Kopf. Hörspiel von Florian Bartsch. Regie Götz Fritsch. Er kommt. Wer? Nicht der im gelben Anorak. Dahinter. Mit der Stofftasche. Quatsch. Mit dem Hut. Oh je. Und jetzt guck auf die Uhr. Siehst du hier eine? Dann guck auf meine. Mann, Henning. Guck auf die Uhr. Kurz vor 23:30. 11:27. Und 42 Sekunden. 43, jeden Tag, 44. Jeden Tag geht der Punkt 11 aus dem Haus. Ist 10:50 im Sparmarkt. Verlässt ihn kurz vor 23:30 und ist zwischen 11:40 und 11:45 wieder zu Hause. Ausflug beendet. Und das war's dann für den Rest des Tages. Jeden Tag? Jeden Tag. Bis auf Sonntag. Es gibt eben Leute mit einem geregelten Tagesablauf. Der Mann hat eine Uhr verschluckt. War der früher bei der Eisenbahn oder so? Hm. Sieht der so aus? Ich meine ja nur, wegen seinem Pünktlichkeitstick. Soviel ich weiß, war er Lehrer. Früher. Ausgerechnet Lehrer. Mann, Henning, der Mann ist grauer als ein Aufwischlappen. Den hat schon 20 Jahre lang keine Frau mehr angeguckt. Und ob vorher, darauf will ich auch nicht wetten. Und jetzt soll es ihm kein bisschen komisch vorkommen, wenn ich plötzlich wie verrückt um ihn rumzwitschere. Conny. Du musst eine Rentnerin nehmen, echt. Irgend so ein Muttelchen für schöne Stunden mit gemeinsamen Interessen, das sehe ich. Das sehe ich dem an. Connylein, der Mann ist ein Mann. Das ist alles, was ich dazu sage. Was fällt Ihnen ein? Entschuldigung. Aufpassen können Sie wohl nicht. So eine Unverschämtheit. Tut mir leid. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie brauchen mir nicht zu helfen. Fahrräder auf den Bürgersteig, natürlich. Macht nur weiter so. Macht nur weiter. Haben Sie sich verletzt? Sie haben mich verletzt. Sie. Ich weiß wirklich auch nicht, wie es... Mir ist sowas wirklich noch nie passiert. Ja, meine Jacke. Das ist Kettenschmiere. Die kann ich reinigen lassen. Oh Gott. Hier. Ihr Hut, bitte. Ist auch ganz eingedrückt. Wie kommen Sie dazu, mit dem Rad auf den Bürgersteig zu fahren? Ja, es war dumm von mir. Es tut mir leid. Wissen Sie, hier ist so viel Verkehr und da habe ich einfach... Da fährt man natürlich lieber auf den Bürgersteig. Da gibt's ja nur Fußgänger. Alte Leute, die kann man ja umfahren. Das mit der Jacke, das bezahle ich Ihnen natürlich. Vielleicht 20 Euro oder so. 1000 Euro. 1000. Aber was glauben Sie wirklich, dass ich Ihr Geld nehme? Sie werden schon was finden, wofür Sie es wegschmeißen können. Es gibt noch Menschen, für die Geld nicht alles ist, junge Frau. Wie ist es denn mit dem Gehen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Es geht schon. Ich rufe ein Taxi. Taxi! Lassen Sie das, ich habe es nicht weit. Es ist doch gleich hier an der Ecke. Da, wo die Drogerie ist? Daneben, neben dem Juwelier. Dann geben Sie mir wenigstens Ihre Tasche. Lassen Sie das. Oh Gott, was ist denn da? Auf! Das ist ja alles kaputt. Geben Sie sie her. Sie sind zu Bruch gegangen. Sie sollen sie hergeben. Hier, wenn ich Ihnen vielleicht meine Adresse geben kann. Es kann ja sein, dass noch irgendwie Schaden anfällt oder so. Man weiß ja nie. Frau Schlüter? Ja, der Anrufbeantworter ist immer dran. Jansen, vielleicht soll ich jetzt hinzufügen, sehr angenehm. Aber das würde mir in diesem Fall doch etwas übertrieben vorkommen. Ja, haben Sie recht, leider. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Jansen. Aber Putzi, das ist doch nur der Henning. Du böses, böses Putzi. Putzi. Und? Wie am Schnürchen. Blöde Nummer. So eine blöde Nummer. Was, Putzi? Und das schluckt er. Absolut. Trottel. Absolut. Volltrottel. Ja, mein Putzi. Da muss sogar das Putzi lachen. Die Conny macht das. Ich hab dir das von Anfang an gesagt. Die Conny, die Conny kann einen nehmen. Ich meine, die kann mit so einem umgehen, ne? Die hat die Einfühlung, ne? Gib ihr eine Woche und die lotst ihn, wohin du willst. Das Risiko, Henning. Wenn der irgendetwas mitkriegt, und dann steigen wir ein und die Bullen erwarten uns schon. Der kriegt nichts mit. Ich hoffe, du hast recht, Henning. Das hoffen wir wirklich. Was, Putzi? Und wenn, dann ist Conny am Ball. Dann kannst du es immer noch auf deine Art machen. Wenn ich etwas hasse... Was, Putzi, wenn wir etwas hassen, dann sind es Überraschungen. Herr Jansen? Herr Jansen? Sie? Das ließ mir einfach keine Ruhe. Und Sie hätten bestimmt nicht angerufen. Und außerdem, ich habe doch noch was gut zu machen. Also, hier, für die kaputte Flasche. Cognac. Cognac, aus Cognac. Bitte, nehmen Sie sie an. Es war nichts weiter verdorben, alles eingepackt. Heutzutage ist ja alles gut eingepackt. Trotzdem, bitte. Also gut. Danke. So, jetzt muss ich aber. Sind Sie mit dem Rad? Nein, das ist kaputt. Jetzt muss ich genauso aufpassen, dass mich keiner über den Haufen fährt. Auf Sie passt man schon auf. Wenn Sie einen auf mein Wohl trinken. Das mache ich. Vielleicht. Vielleicht. Sicher haben Sie keine Zeit. Ach, 5 Minuten hat man immer. Vielleicht sollten wir beide zusammen einen auf Ihr Wohl trinken, sozusagen als Friedenspfeife. Aber bei mir... Ach, 2 Gläser haben Sie doch. Sicher, aber... Herr Jansen... Wenn ich gewusst hätte... Dann hätten Sie schnell noch die Fenster geputzt, ich weiß. Wenn es doch bei mir nur halb so aufgeräumt wäre. Wissen Sie, was meine Mutter immer gesagt hat? 10 Minuten im Zimmer und das Chaos weiß wieder, wo es hingehört. Ich glaube, Sie übertreiben ein bisschen. Setzen Sie sich doch. Oh, die vielen Bücher. Haben Sie die alle gelesen? Oh, da muss ich mich ja wirklich vorsehen. Und die Uhren, 1, 2, 3, 4, 5 Uhren in einem Zimmer. 6, Frau Schlüter. Sie haben die Standuhr vergessen. Sie sind Uhrmacher. Nein. Obwohl, vielleicht hätte mir das gar nicht schlecht gefallen. Aber immer so mit Lupe und Pinzette. Haben Sie schon mal in eine Uhr geguckt? Von hinten, wenn man den Deckel abnimmt? Hier, warten Sie. Sehen Sie? Diese vielen kleinen Räder. Sie rucken. So gleichmäßig und wie eins ins andere greift, so ruhig, so geduldig. Eine unendliche Harmonie. Und das? Es heißt Unruhe, ein komischer Name, ne? Das ist sozusagen das Herz. Wirklich Wahnsinn, wie man sowas nur zusammenfummeln kann. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht langweilen. Ach, nein, ich finde es spannend, wirklich. Ich habe mir ehrlich gesagt... Was haben Sie für eine Uhr? Ach, gar keine. Meine ist kaputt gegangen. Und deine neue, da konnte ich mich einfach nicht entscheiden. Ja. Darf ich fragen, was Sie sonst machen, beruflich? Krankenschwester. Aha. Ist ein schöner Beruf. Man hat viel mit Menschen zu tun. Aber auch anstrengend, wenn man jeden Tag... Und Sie? Was machen Sie sonst? Nichts. Ich bin Rentner. Das glaube ich nicht. Vor Ruhestand. Und vorher? Was denken Sie denn? Also, Uhrmacher sind Sie schon mal nicht. Lehrer. Ich war Lehrer. Lehrer? So richtig an der Schule? Ja, was sonst? Mathematik und Geografie. Ist es wirklich schon 6? Sie müssen gehen. Und wir haben noch gar nicht angestoßen. Ja, Sie müssen eingießen. Aber es ist Ihre Flasche. Ach, es ist Ihre Flasche und außerdem sind Sie der Mann. Also gut. Oh, gut. Oh. Sonst habe ich ja gleich einsitzen. Oder müssen Sie jetzt noch zum Dienst? Zum Dienst? Ja, im Krankenhaus. Sie haben doch sicher auch Nachtdienst. Wie Sie das schaffen, ohne Uhr. Ja, aber heute nicht. Sind Sie im Elisabeth-Krankenhaus? Ja. Ja, woher wissen Sie das? Wo sollten Sie wohl sonst sein? Ja, klar. So viele Krankenhäuser gibt es ja hier nicht. Höchstens in einer Praxis. Ja, nein, im Elisabeth. Ziemlich großer Kasten. Ja, kann man sagen. Na dann, auf Ihr Wohl. Auf Ihr Wohl, Herr Jansen. Und dass Sie mir nicht mehr böse sind. Nein, das heißt, ja, ich bin Ihnen nicht mehr böse. Aber Sie waren nicht gerne Lehrer. Wieso? Wie kommen Sie darauf? Weiß nicht. Weil Sie gar nichts davon erzählen. Was ist das denn? Hören Sie das? 18.02 Uhr. Beim Zumachen sind Sie pünktlich. Der Juwelier nebenan. Er lässt das Rollgitter runter. Gleich prüft er die Alarmanlage. Sehen Sie? Mein Gott, und das hören Sie hier alles? Eigentlich höre ich es gar nicht mehr. Dass das so durch die Wand geht? Ich denke, früher gehörten die Räume noch zum Laden. Und nach dem Krieg hat man die Wand eingesetzt. Wie lange wohnen Sie denn schon hier? Sehr lange. Sie haben übrigens recht. Ich war nicht gern Lehrer. Früher war das anders. Und dann starb meine Frau. Oh. Es sind jetzt fast 20 Jahre. Ich habe aufgehört, die Schüler zu mögen. Ich habe vielleicht sogar angefangen, sie zu hassen. Und sie haben es mir leicht gemacht. Sie hassten mich ebenfalls. Dabei waren sie so dumm. Stark, gesund und dumm. Herr Jansen. Haben Sie Ihre Lehrer gemocht? Naja, teils, teils. Es tut mir leid, ich hätte Ihnen das nicht sagen sollen. Ich gieße uns noch einen ein, okay? Einen letzten. Danke. Zum Wohl. Sie sind eben eine richtige Krankenschwester. Wie meinen Sie das? Weil Sie so zuhören können. Man fängt gleich an, sein Herz auszuschütten. Ja, das ist wichtig, gerade wenn man krank ist. Man muss jemandem vertrauen können. Und Ihnen kann man vertrauen. Das ist selten. Ach, Jansen. Was verliert man denn, wenn man den Menschen aus dem Wege geht? Ich würde eher sagen, man erspart sich etwas. Ich jedenfalls... Vielleicht kennen Sie einfach die Falschen. Ich kenne niemanden. Jetzt weiß ich's. Sie sind ein Stubenhocker. Sie haben die Stubenhocker-Depression. Sie müssen mal raus. Raus? Ja, unter die Leute. Nein, danke. Da wird man nur umgefahren. Stimmt. Das kann Ihnen zu Hause allerdings nicht passieren. Sehen Sie? Aber was machen Sie denn so den ganzen Tag? Ich meine... Schach. Ich spiele Schach. Mit wem? Mit mir selbst. Was ist los, Mariechen? Henning sagt, du willst mich sprechen. Ja, der Henning. Aber behaupte doch tatsächlich, du findest unseren Plan scheiße. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn scheiße finde. Ich habe nur gesagt... Ja. Der Alte geht nie raus. Ihr wisst das. Bis auf seinen täglichen Marsch zum Supermarkt hockt er zu Hause. Und ausgerechnet, so ein Zufall aber auch, wenn er einmal nicht da ist, gehen sie bei ihm durch die Wand und räumen den Laden aus. Die Bullen werden ihn in die Mangel nehmen und... Er wird von seiner reizenden neuen Bekanntschaft erzählen. Henning sagt, es geht ja nur um ihn. Ja, genau, und um mich. Und um dich. Henning sagt... Weil er sich den ganzen Schwachsinn ausgedacht hat. Es haut einfach hinten und vorne nicht hin. Noch können wir die Sache einfach abblasen, Mariechen. So. Einfach abblasen. Hörst du das, Butzi? Einfach abblasen. Eher ziehe ich ihn eigenhändig aus dem Verkehr. Du bist... Verrückt. Ganz im Gegenteil, Cornelia. Ich zähle 2 und 2 zusammen. Das wirst du nicht machen, Mariechen. So. Meinst du? Scheiße. Putzi. Na komm, Putzi, komm. Sei ein braves Hund. Ich nehme an, du möchtest dich dafür entschuldigen, Conny. Mariechen. Ja. Es tut mir leid. Hast du kein Taschentuch? Hier wischst du den Mund ab, sonst tropfst du noch die ganze Tischdecke voll. Mariechen, du lässt ihn in Frieden, ja? Versprichst du mir das? Mariechen, versprich mir. Es liegt an dir, Conny. Seit ich in dem Laden stand und die Uhr schlagen hörte, sehe ich es vor mir. In allen Einzelheiten. Wie ein Film, der vor ihm abrollt. Natürlich haben alle die Uhr gehört, aber denkst du, jemand hat sich was dabei gedacht? Denkst du, bei irgendeinem hat es losgerattert hier oben? Conny, Schluss mit dem ganzen Pisskram. Autos knacken, Bungalows ausräumen, wenn es hochkommt, eine Tankstelle. Ist doch was für Idioten. Dass man sich für die paar lausigen Kröte überhaupt aus dem Bett leiern soll. Dann kannst du genauso gut gleich wieder anschaffen gehen. Die Preise hast du bestimmt nur im Kopf. Nee, Conny. Unser einen haben sie immer am Arsch gehabt. Aber sie haben sich getäuscht. Jetzt räumen wir dem die Bude aus, aber à la Bonheur, verstehst du? Wie mit dem Zirkelkasten. Die kriegen alle die Fresse nicht mehr zu. Diesmal lasse ich mir die Nummer nicht mehr vermasseln, Conny. Ist ja klar, Mariechen. Glaub mir, der hat keine Ahnung. Der denkt, ich bin eine Krankenschwester, ehrlich. Es läuft absolut gut. Ich wollte ja bloß... Das hat Henning voll in die falsche Kehle gekriegt. Halt den Mund, Conny. Ich habe da nichts dagegen, dass du ihn aus der Schusslinie haben willst. Aus welchen Gründen auch immer. Aber woher soll ich wissen, dass du nicht vielleicht aus lauter Angst, dass ich ihm ein bisschen zu nahe treten müsste, ein paar unschöne Anzeichen übersiehst? Dafür nämlich, dass er den ganzen Zauber längst durchschaut hat. Und das Spiel nur noch mitspielt, weil unsere Freunde vom Präsidium ihn darum gebeten haben. Nee. Dann gehe ich lieber auf Nummer sicher. Du kannst dich auf mich verlassen, Mariechen. Sobald ich das Gefühl habe, dass ihm irgendwas komisch vorkommt, rufe ich dich an. Hier, pack das ein. Sobald du auch nur den Schatten einer Möglichkeit siehst, dass er Lunte gerochen hat, reißt du die Folie auf und hältst ihm das unter die Nase. Da macht er Nickerchen. Und ich komme und lade ihn bei mir rein. Mit Samthandschuhen, Conny. Okay, okay, Mariechen. Und wenn du es nicht in den Griff kriegst... Ja. Hier, die hast du jetzt ebenfalls immer bei dir. Schießen? Ich habe nie wieder so ein Ding angefasst seit... Soll das heißen, du weißt nicht mehr, wie es geht? Aber pass auf, sie ist geladen. Elisabeth Krankenhaus, Sie wünschen bitte. Frau Schlüter, können Sie mich bitte mit Frau Schlüter verbinden, bitte? Schlüter, eine Patientin? Nein, keine Patientin, eine Schwester. Schlüter, Schlüter, Schlüter. Nein, tut mir leid, eine Frau Schlüter haben wir ja nicht. Danke. Guten Tag, hier ist der Anschluss von Conny Schlüter. Ich bin leider zurzeit nicht erreichbar. Wenn Sie wollen, können Sie mir aber eine kurze Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Ja, hier ist Jansen. Sie haben Ihren Ohrring bei mir verloren. Ich habe ihn gefunden. Wenn Sie wollen, Sie können ihn abholen. Ich bin zu Hause. Hast du das Wachs? Henning, warum braucht ihr den Schlüssel? Du hast mir gesagt, dass ihr hinten in der Küche durchs Fenster geht. Wenn ihr einen Schlüssel habt... Hast du Angst, dass die Spur zu dir führt, Connylein? Natürlich führt sie zu mir. Ja, aber nur, wenn der Alte redet. Soll das ein Witz sein? Henning, wenn das jetzt ein Witz sein soll, dann... Na, Conny, komm bitte, ja? Natürlich gehen wir hinten durchs Fenster. Aber vorher gehe ich rein. Und zwar mit dem Schlüssel, Connylein. Weißt du, was passiert, wenn man die Sicherung überbrückt und ein paar Kochplatten dran hat? Richtig, Connylein. Die Leitung verschmort, tja. Und dann kommen die Handwerker. Und die klopfen schon den Putz auf und bohren mit den großen Apparaten. Die Pfoten weg, Henning! Normalerweise ist zwar mittags keiner im Haus. Bis auf ihn, natürlich. Aber weißt du, wie der Zufall so spielt? Einer fühlt sich nicht wohl. Einer erwartet eine Möbellieferung. Und obwohl die Handwerker schon wieder weg sind, fällt euer Lärm nicht mehr auf. Ihr habt ja wirklich an alles gedacht. Hast du das, Wachs? Du kennst Mariechen. Ja. Warten Sie, ich hole ihn. Zu lieb von Ihnen. Es tut mir leid, dass Sie sich extra deshalb herbemühen mussten, aber ich war schon lange nicht mehr in der Stadt, wissen Sie. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Busse jetzt fahren. Aber Sie haben sich ja... Sind Sie gestürzt? Ja, mit dem Rad zu blöd. Aber das ist die Strafe. Ja, Hauptsache, Sie haben sich sonst nicht noch was getan. Ach, war es in ein paar Tagen... Ja, das sagt man immer. Und dann... Was sagen denn Ihre Kollegen dazu? Meine Kollegen? Im Elisabeth-Krankenhaus. Ach so, es ist nur ein ganz kleines bisschen aufgeplatzt. Heilt von alleine. Gott sei Dank heilen manche Sachen von ganz alleine, sagen die Ärzte immer. Naja, stimmt ja auch. Ich habe übrigens versucht, Sie anzurufen im Krankenhaus. Ach so, ich weiß auch nicht, das ist mir schon mal passiert, dass Sie nicht Bescheid wussten, die Triefnasen in der Zentrale. Haben Sie den Stecker im Zimmer? Ja, warten Sie, ich hole ihn. Ja, ich warte. Das zu glauben, ich hätte doch... Ja, ich hab Zeit. Ah, da ist er ja. Herr Jansen? Ja? Haben Sie was gesagt? Nein, ich hätte bloß gedacht, hier ist er. Ach, Gott sei Dank, wenn Sie wüssten, wo ich schon überall gesucht habe. Das kann ich mir vorstellen. Ist ein Brillant. Ach, schön wär's nicht, mein Künstlicher. Trotzdem, man hängt dran. Und der zweite allein nützt ja nichts. Ein Geschenk. Ja, schon lange her. 12, 13 Jahre. Da ist ein Spiegel. Aber es geht schon. Meine Mutter hat ihn mir geschenkt, ein Mitbringsel aus Prag. Wunderschön. Gerade weil er so einfach ist. Das finde ich auch. Bloß wenn man die so leicht verlieren kann. Ist ja fast ein Wunder, dass Sie ihn immer noch haben. Ja, irgendwie muss ich da was gelockert haben. Sie meinen diese Klammer, die hinten drauf gesteckt ist? Ja, genau. Sie ist wahrscheinlich abgegangen. Ja, sicher. Obwohl, als ich ihn fand, er lag im Wohnzimmer unterm Tisch Um ein Haar hätte ich ihn einfach mit weggesaugt. Ich weiß, das geht schneller, als man denkt. Erst wusste ich gar nicht, was das ist. Ein Ohrring auf meinem Fußboden. Aber dann habe ich natürlich sofort an Sie gedacht. Und mich angerufen, das war wirklich lieb von Ihnen. Das ist doch klar. Aber wissen Sie, was komisch war? Nein. Ich habe ihn mir ja dann genau angesehen, meinen Fund. Und diese Klammer, hinten, die steckte auf dem Stift drauf. Sie meinen... Ja, sie steckte drauf. Genauso wie Sie ihn jetzt im Ohr haben. Sind Sie sich sicher? Ja. Haben Sie vielleicht noch einen Schnaps für mich? Ja. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich doch. Zum Wohl. Ich weiß, was Sie denken. Das stimmt auch. Ich habe den Stecker selber rausgemacht. Und irgendwie habe ich, ohne dran zu denken, die Klammer draufgesteckt. Weil ich das sonst immer mache, damit sie nicht verloren geht. Und dann ist er Ihnen heruntergefallen? Nein. Dann habe ich ihn fallen lassen. Herr Jansen, bitte. Wie soll ich Ihnen das erklären? Ich dachte, dann habe ich einen Grund. Bitte, Sie dürfen das nicht missverstehen. Ich dachte, ich hole ihn ab und dann... Ich hab's voll vermasselt. Aber wie hätten wir uns denn sonst noch mal wiedersehen sollen? Ich verstehe Sie nicht. Sie hätten doch jederzeit... Ach, Herr Jansen. Als wenn ich hier einfach aufkreuzen könnte. Guten Tag, Herr Jansen. Es war so nett, letztens mit Ihnen zu plaudern. Haben Sie was dagegen, wenn ich Ihnen mal einen Besuch abstatte? Ich habe gedacht... Ja, es tut mir leid, es war blöd. Ich wollte nicht aufdringlich sein, bitte. Es ist wirklich sonst nicht meine Art, das müssen Sie mir glauben. Aber Sie hätten doch einfach... Sie hätten doch ein Wort sagen können. Nein. Ist Ihnen das noch nie passiert? Was? Dass Sie es nicht sagen können, dass Sie es sagen möchten, aber Sie können es einfach nicht. Doch, doch, doch, doch. Geben Sie es ruhig zu. Sie kennen das ganz genau, aber Sie können das vielleicht besser verstecken. Frau Schlüter, ich... Ein Lehrer, oh Gott. Wenn mir das mal einer gesagt hätte, ich und ein Lehrer. Ich war wirklich nicht gerade eine Leuchte in der Schule. Und auch sonst. Ich gebe zu, ich war nie ein Kind von Traurigkeit. Stört Sie das? Nein, ich glaube, das stört mich nicht. Aber Sie sind auch kein richtiger Lehrer. Sie waren vielleicht mal einer, okay. Aber jetzt sind Sie es nicht mehr. Sie haben mir das Herz in der Uhr gezeigt. Die Unruhe. Das Herz. Sie sind so jung. Ja, ja, und Sie sind so alt. Ach, das ist doch bloß Gerede. Machen Sie sich was aus Gerede, Herr Jansen? Nein. Doch, wahrscheinlich. Ich bin wirklich ein depressiver Stubenhocker. Und ich habe Angst. Es gibt so viele Missverständnisse. Das stimmt. Und deshalb soll man was dagegen unternehmen. Ich heiße Conny. Klaus. So. Und jetzt trinken wir die Gläser aus. Klaus? Conny? Und dann werde ich versuchen, dich ein ganz kleines bisschen zu küssen. Und ich hoffe sehr, dass du nicht tot umfällst dabei. Siehst du? Den Schonwaschgang hast du schon mal verkraftet. Und in ein paar Tagen, wenn diese blöde Lippe wieder heil ist... Oh Gott, schon nach 6, ich muss gehen. Hast du wieder etwas fallen lassen? Klar, siehst du nicht, dass was fehlt? Und was ist es diesmal? Das wirst du schon sehen, wenn du es gefunden hast. Und wenn ich es nicht finde? Vielleicht ist dein Versteck einfach zu gut. Zu gute Verstecke sind manchmal tückisch. Habt ihr als Kinder auch Versteck gespielt? Ja, aber das ist lange her. Es fällt mir nur gerade ein. Wir haben es viel gespielt. Zuerst bekam man die Augen zugehalten, oder? Man musste sie sich selbst zuhalten. Ja, stimmt. Und man durfte nicht durch die Finger illern. Nein, auf keinen Fall. Weil sonst hätte man vielleicht etwas gesehen, was man lieber nicht gesehen hätte. Oder? Das wäre dann so etwas. Stecker und der Anhänger. Und hier die Stecker, wie gesagt, Viertelkaräter. Und der Anhänger ein knappes halbes Karat. Das Ganze noch einmal in Weißgold. Sehen Sie, was ich meine? Weißgold lässt einfach das Feuer ganz anders zur Geltung kommen. Deshalb hat sich heute das Weißgold, muss man schon sagen... Nein, das ist es alles nicht. Was ich suche, ist eigentlich so wenig Fassung wie möglich. Einfach nur so ein paar Spangen. Kronenfassung. Ganz klassisch. Wobei ich aber sagen muss, dass gerade moderne Frauen heutzutage... Auf den Stein kommt es an. Nur auf den Stein. Der allerdings in der Fassung oft deutlich größer wirkt. Sehen Sie, wenn ich diesen Anhänger daneben lege, und das ist immerhin ein Karat, optisch fällt der Unterschied doch kaum ins Gewicht. Darf ich mal? Bitte sehr. Donnerwetter. Ja, das ist ein Stein. Der braucht diesen ganzen Schnickschnack nicht. Und kostet? Da muss ich nachsehen. Er ist sogar noch etwas größer. 1,18 Karat. Mhm. Exzellentes Weiß. Lupenrein. 12.600. 12.000? Euro. Ich weiß, aber wenn es unbedingt ein einzelner Stein sein soll und bei dieser Größe... Oh Gott, Handwerker im Haus. Na, da heißt es Nerven bewahren. Im Nachbarhaus, zum Glück. Oder Sie nehmen so etwas. Eine ausgesprochen schöne Arbeit. Und zusammen auch fast ein Karat. Aber eben aus 9 kleineren Steinen zusammengesetzt und dadurch preislich gerade mal bei einem guten Viertel... Nein. Ich habe ihr gesagt, sie kriegt einen Diamanten und da muss es auch einer sein. Nicht dieses Splitterzeug. Ich verstehe. Der hier ist es. Ich sag Ihnen, der hier ist es. Lieber lasse ich die Ohrstecker weg. Er wird sich eh später noch eine Gelegenheit finden. Ein herrliches Stück, wenn man sich's leisten kann. Und in Gold oder in Weißgold? Tja, wenn ich das wüsste... Das hier ist jetzt die Goldfassung. Das ist das Gold. Und das hier wäre dann ein in etwa vergleichbarer Stein in Weißgold. Mhm. Er hat allerdings ein paar winzige Einschlüsse und liegt damit bei knapp unter 10. Einschlüsse? Die Sie mit bloßem Auge gar nicht erkennen können. Nur eben... Lupenrein ist er damit nicht mehr. Aber sonst und im Schliff... 2 Prachtstücke. Ja. Tja, das müssen Sie jetzt schon selber entscheiden. Gold ist natürlich die traditionelle Fassung schlechthin. Weißgold auf der anderen Seite lässt, ich sagte es, glaube ich schon, gerade auch bei so einem wasserklaren Solitär, das Feuer womöglich noch besser... Ja. Deshalb hat sich das Material inzwischen auch bei nicht mehr ganz so jungen Damen... Alles Unsinn. Sie muss das selbst entscheiden. Ich komme wieder her und bringe Sie dann gleich mit. Ja, wenn es der Dame nichts ausmacht, das ist natürlich das Sicherste. Oh, schließlich soll er ihr ja auch gefallen. Es reicht, wenn ich ja hinterher die Scheinchen hinblättere. Nur wann? Haben Sie jeden Tag bloß bis 18 Uhr auf? Normalerweise ja. Und mittags von 12 bis 3 ist geschlossen. Gut, dass Sie das sagen. Es ist einfach zu knapp. Aber wenn ich weiß, dass Sie kommen? Mittwoch. Mittwoch zwischen 6 und 7. Ginge das? Sicher. Also Mittwoch. Wir akzeptieren EC und Kreditkarte. Es ist nicht nötig, ich zahle bar. Die Dame ist nämlich nicht bei der Frau. Na? Findest du immer noch, dass es eine blöde Idee war, eine Decke mitzunehmen? Ich finde, dass du verrückt bist. Verrückt? Nach dir. Stimmt's? Hör auf. Das willst du doch nicht wirklich, oder? Kanni, Conny, bitte beantworte mir eine Frage. Aber bitte sag die Wahrheit. Ja, das sage ich immer. Dieses eine Mal würde mir schon reichen. Klaus, was soll das jetzt? Ich meine es ernst. Ja, das ist nicht zu überhören. Conny, warum machst du das? Was? Das alles. Zum Beispiel mit dir schlafen? Ja. Ich will es nur wissen. Es macht mir nichts aus, wenn es nicht um mich geht dabei. Ich will es nur wissen. Ah, ich verstehe. Du willst wissen, warum ich diese schwere Opfer auf mich nehme. Da muss doch was dahinter stecken. Was kann das denn nur sein? Mensch, Klaus. Wer hat dir bloß eingeredet, dass du ein langweiliger, böser, alter Mann bist, für den sich keine Frau interessiert? Du hast lange keine gehabt, was? Nein. Siehst du? Dann wurde es sowieso Zeit. Conny. Es war dumm von mir. Ja, genau. Es war sehr, sehr dumm. Klaus, ich habe auch eine Bitte. Ja? Lass einfach mal einmal locker, ja? Einmal. Frag mich nicht, ob es gut für mich war. Frag mich nicht, ob du alles richtig gemacht hast. Frag mich nicht, mit wie vielen Männern ich schon geschlafen habe und ob ich mit jedem ins Bett gehe. Frag mich nicht, warum ich Lust auf dich hatte und warum ich mir nicht lieber Boris Becker geangelt habe. Und frag mich nicht, ob es für die Ewigkeit ist. Lass uns einfach diesen Tag haben, so wie er ist. Conny, ich... Psst, ich weiß. Es ist schwer, wenn man so ein richtiger Höhlenbewohner ist. Hm? Tja, es ist schwer. Ich kann es dir nicht erklären. Versuche dich ein kleines bisschen auf mich zu verlassen, ne? Ein kleines bisschen, okay? Okay. Dann küsse mich jetzt. Hier. Und hier. Und hier. Und hier. Ach, Klaus. Soll ich dir mal ein großes Geheimnis verraten? Ich wollte schon immer mal einen Lehrer verführen. Wirklich? Ja. In der Schule. Und in der Berufsschule. Ich habe es mir genau vorgestellt. Er... Natürlich vollkommen schüchtern. Genau wie du. Und gerade deswegen, wegen seinem ganzen Ach Gott und Ach Nein. Und weil er so total am Flattern ist. Noch süßer als sonst. Und ich schmachte ihn an. Ganz dezent. Ich will ja nicht, dass er gleich aus den Latschen kippt. Aber doch offensiv genug, damit gleich klar ist, was los ist, ne? Ich meine, er ist ein Lehrer, aber er ist auch ein Mann. Und vor dem Lehrer schlage ich züchtig die Augen nieder und... Den Mann bagger ich an, bis er das beides nicht mehr zusammenkriegt. Bis er einfach die Fassung verliert. Ja, das klingt jetzt vielleicht komplizierter, als es ist. Es ist nämlich ganz einfach und ich merke, dass ich ihn zur Raserei bringe. Und das will ich ja auch, ne? Also, denn wie sollte ich ihn sonst dazu bringen, sich auf mich zu stürzen und so weiter und so weiter? Ich kann es ihm einfach nicht ersparen, verstehst du? Schlange. Alle Mädchen im Heim haben sowas geträumt. Aber sie haben es natürlich nicht gemacht. Und? Hast du es gemacht? Herr Dr. Jansen. Ich bin kein Doktor. Ach nein? Aber es steht doch an deiner Tür, Herr Dr. Jansen. Meine Frau. Meine Frau war promoviert. Ach so. War sie im Elisabeth-Krankenhaus? Sie war keine Ärztin. Sie war Lehrerin. Eine Kollegin. An derselben Schule? Ja. Und welches Fach? Deutsch. Deutsch und Geschichte. Ach, daher die vielen Bücher. Mhm. Oh. Jetzt ist die Luft raus, was? Scheiße. Conny, du bist der unbefangenste Mensch, den ich kenne. Schlimm? Nein. Ist schön. Du bist der misstrauischste Mensch, den ich kenne. Schlimm? Das geht. Niemand kann aus seiner Haut. Doch. Die Schlange. Tja, die Schlange. Weißt du, was ich glaube? Warum sie Eva zu dem berühmten Apfel überredet hat? Der Apfel. Das ist Nur kleiner natürlich. Das ist die Erdkugel. Diese runde, glänzende, saftige, süße Welt, in die du hineinbeißen musst. Aus der du dir dein Stück herausbeißen musst. Du musst nur genug Hunger haben und genug Mut. Aber ich habe es mich nie getraut. Ich hatte meine Berechnungen, meine Landkarten, meine Statistiken. Deine Uhren. Wie das jüngste Geißlein, das ich im Uhrenkasten verstecke. Dein Panzer. Weißt du, und wenn so ein Mädchen wie du mich angesehen hat, aus der dritten Bankfensterreihe, oder wenn sie in der Hofpause im Kreis gelaufen sind, zu fünft oder zu acht und alle untergehakt, und ich hatte Aufsicht. Ich stand auf der Treppe, ich sah, dass die Jungs hinten an der Turnhalle rauchten und ich wusste, dass ich jetzt gleich zu ihnen hin muss, wenn es nicht endlich klingeln würde. Und sie drehten sich an mir vorbei und lachten. Lachten über das ganze Gesicht. Das war, als hätten sie so einen Apfel genommen und ihn nach mir geworfen. Und der Apfel hätte mich getroffen und wäre stecken geblieben. Wäre so tief in mein Fleisch eingedrungen, dass er schließlich stecken geblieben wäre. Und dann wäre er schön langsam verfault. Mein Gott, das ist ja ein Albtraum. Nein, bloß so eine Geschichte, die einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Mit der Zeit gewöhnst du dich an sie und sie verliert ihren Schrecken. Sie gehört einfach zu dir, wie dein alter Sessel, in dem du schon seit 30 Jahren hockst. Na, schönen Dank auch. Aber was du nicht weißt, was du all die Jahre nicht gewusst hast, ist, dass plötzlich jemand kommt und dir einen Stoß gibt. Zum Beispiel mit einem Fahrrad. Ja, zum Beispiel mit einem Fahrrad. Und du sitzt auf der Straße. Alles um dich herum ist weg. Dein Haus, dein Zimmer. Dein Sessel. Und du sitzt mitten auf der Straße und weißt überhaupt nicht, was los ist. Und du hast bloß noch einfach den Himmel über dir da oben, ganz weit weg. Und dann, weil du einfach viel zu erschrocken bist, dann machst du etwas ganz Verrücktes. Etwas ganz Kühnes. Dann holst du ganz tief Luft. Ganz tief. Du bläst dich richtig auf. Und auf einmal machst du eine ungeheure Entdeckung. Nämlich, dass es geht. Das Atmen. Dass es geht. Du hast nämlich Lungen. Du hast Lungen. Tja, besser spät als nie, oder? Ja, besser spät als nie. So ist das. Egal, was noch kommt. Egal, was noch kommt? Klaus, was noch kommt, kann ich dir ganz genau sagen. Nämlich, damit du das mit deinen beiden so gut wie unbenutzten Lungenflügeln nicht gleich wieder verlernst, werden wir morgen noch eine kleine Übung anschließen. Ich hole dich ab, okay? Okay, das heißt, wir könnten noch einfach bei mir bleiben. Bei dir sind die Elektriker. Ja, aber bloß noch heute. Morgen... Was heißt bloß noch heute? Sie sind fertig. Sie werden heute Abend fertig. Ich denke, erst nächste Woche. Nein, heute. Das glaube ich nicht. Was heißt, das glaube ich nicht? Sie haben es mir gesagt. Aber das schaffen die doch nie. Aber wenn sie es mir sagen... Aber wieso? Erst bummeln sie tagelang rum und dann auf einmal... Wieso? Sie müssen auf eine andere Baustelle und schicken mehr Leute. Das ist doch vollkommen egal. Ich verstehe nicht, warum du dir Gedanken darüber machst. Gibt es dafür einen Grund? Nein, ach Quatsch. Du hast natürlich recht. Es ist Unsinn. Außerdem können wir ja wegfahren, ob die Handwerker da sind oder nicht. Ja, aber wir können auch zu Hause bleiben. Oder ist dir das unangenehm? Zu Hause hocken? Die letzten schönen Tage. Dann musst du denn nicht zum Dienst? Ins Elisabeth-Krankenhaus? Ich habe Urlaub. Ach, du hast Urlaub. Ja, und außerdem, ich habe doch schon ein Hotel bestellt. Ich hole dich um 11 ab. Um 11? Der Zug geht kurz nach 12:30, aber... Ich kann dir beim Packen helfen. Männer und Koffer packen. Erzähl mir nichts. Mir ist es wirklich lieber, wir haben noch ein bisschen Luft. Ja, bloß keine Hetze. Leider habe ich 14:45 einen Zahnarzttermin. Aber das wird nicht lange dauern. Danach können wir fahren. Ach, so einen Zahnarzttermin kann man doch verschieben. Heutzutage sind die doch froh, wenn überhaupt jemand zu ihnen kommt. Wir suchen uns eine Telefonzelle und du rufst gleich an. Ich habe die Nummer nicht im Kopf. Ich werde von zu Hause anrufen. Versprich es, hörst du? Ich verspreche es. Wo wollen wir denn hin? Also doch neugierig. Aber ein bisschen musst du dich noch gedulden. Bis morgen um 11. Ja, bis morgen um 11. Spätestens. Ja. Mariechen, es wird ernst. Die Conny, die hat mich gerade angerufen. Ja und? Die werden heute schon fertig. Die haben... Was? Sie versteht's ja auch nicht, aber er hat ihr irgendwie so Andeutungen gemacht. Er hat mit denen geredet oder... Na, was weiß ich? Was hab ich dir gesagt? Schmor dem Heini die Leitung durch, hab ich dir gesagt. Schmor sie durch, damit die anständig was zu reparieren haben. Das hab ich doch. Oh. Das war alles hin, ehrlich. Die haben den ganzen Flur lang die Wand aufgehackt. Murks, das ist alles, was ihr könnt. Murks, Murks, Murks. Ich weiß doch auch nicht, wieso die sich auf einmal so rangehalten haben. Jedenfalls die Conny. Die Conny hat geschaltet wie eine Eins. Morgen Mittag ist sie mit ihm weg. Morgen Mittag? Ja. Mittwoch, habe ich gesagt. Mittwoch! Es war alles getimt, bis ins kleinste Detail. Und dann kommt so eine Flachzange wie du und reißt alles ein mit ihrem fetten Arsch. Mein Gott, ich hätte euch einfach in alle Ewigkeit so weiterwurschen lassen sollen. Ich dachte ja nur, dass du sofort bist. Ja, bravo, ja, bravo. Ich hoffe nur, die Conny hat ihn unter Kontrolle. Der ahnt nichts. Hast du sie gefragt? Na klar doch, er hat keinen Schimmer. Hallo, Mariechen? Ihr seid in einer Stunde hier. Die Conny auch. Oh, ihr, Henning, ihr. Geht klar. Verstehst du, ich gehe da extra hin, ohne Toupet und mit diesem blödsinnigen Bart im Gesicht, damit ich im Jahr nicht bekannt vorkomme. Ich lasse mich stundenlang von dem vollsülzen und das alles bloß, damit er vielleicht noch ein paar schöne Stücke ranschafft, weil er die dicke Brieftasche rausriecht. Und ihr. Oh. Aber eins sage ich euch, gebt nicht mir die Schuld, wenn die Sache vorm Baum geht. Nicht mir! Ende! Großer Gott, das Radio. Was hätte ich das Radio vergessen? Moment! Moment! Du bist es. Ja, klar. Na, komm rein. Wen erwartest du denn? Ja, niemand. Bloß, weil du bist ja so früh. Wieso früh? Wir haben doch gesagt um 11. Oh, du hast ja sogar schon gepackt. Hast du auch schon... Sag mal, bei dir ist es ja erst 10. Ja, 10. Ich habe noch gar nicht mit dir gerechnet. Ja, weil deine Uhr steht. Was? Bloß gut, dass ich dich abhole. Conny? Ja? Wie kommst du darauf, dass die Uhr steht? Es ist 10. Aber ich... Oder steht die Uhr auch? Oder die? Und die Standuhr? Sind alle Uhren auf einmal stehen geblieben? Das verstehe ich nicht. Du hast vielleicht nur falsch hingeguckt. Du solltest dir eben doch eine Uhr zulegen. Weißt du was? Ich werde dir eine schenken. 10 nach 10, sowas? Offenbar habe ich mich wirklich irgendwie... Ist ja nicht so schlimm. Komm, ich mache uns einen Kaffee. Möchtest du? Ach was, wir gehen einfach los und setzen uns in der Stadt noch irgendwo hin. Mit unserem Gepäck? Du glaubst, ich kann keinen Kaffee kochen. Mal warte nur. Wieso geht dieses scheiß Telefon nicht? Wen willst du denn anrufen? Die Zeitansage. Die Zeitansage? Es ist ja nur, dass wir nicht am Ende noch den Zug verpassen. Conny, was ist los mit dir? Was? 10:30 kommen die von der Telekom und bringen den Anschluss in Ordnung. Dann kannst du die Zeit anrufen. Hol dir Handwerker ins Haus, geht dir nie die Arbeit aus. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie durcheinander. Noch können wir einfach hierbleiben. Ach was, wir zischen hier ab und dann können sie uns alle mal kreuzweise. Wer kann uns? Conny. Ich meine einfach, dann sind wir raus, dann sind wir allein, dann gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur uns. Und 3 geklaute Tage. Geklaute? Ich klaue sie dir und du klaust sie mir. Ja. Und dann sind wir quitt. 10:30, jetzt wird gleich der Telefonfritze kommen. Na, hoffentlich. Ich habe ihm gesagt, dass ich spätestens um 12 weg muss. Um 12 ist zu spät. Sagst du immer noch nicht, wo es hingeht? Nein, rate. Na, welcher Zug geht um 12.32 Uhr? Man braucht nur anzurufen. Moment, ich denke, dein Telefon ist kaputt. Ja, aber es gibt Telefonzellen. Handy hast du auch keins? Nein. Damit ich mich selbst anrufen kann? Der Kaffee. Ja, entschuldige. Der Kaffee wird uns gut tun. Milch? Zucker? Milch. Ich lasse den Rest in der Maschine, damit er heiß bleibt. Reisen. Hast du das gern? Ja, sehr. Ich habe früher manchmal darüber nachgedacht, wenn ich vor meinen Landkarten stand. Australien. Da leben ja die Leute mit dem Kopf nach unten. Wir könnten eine Reise machen. Weit weg. Ich habe noch ein bisschen was auf dem Konto. Nach Australien nicht. Malediven? Das ist wie Australien mit vorher abbiegen. Ich kenne nur Fotos. Immerhin ein Indiz, dass es die Malediven wirklich gibt. Nein, dass es sie nicht wirklich gibt. Genau wie uns. Ja, genau wie uns. Das wäre eine schöne Reise, Conny. Komm, mach deine Tasche fertig. Es ist gleich 11. Wir haben schließlich noch was vor heute. Auch wenn es nicht die Malediven sind. Das stimmt. So, jetzt aber los. Ich brauche nur 5 Minuten. Kaffee ist in der Küche. Danke. Klaus? Klaus? Ich muss nur noch mal ins Bad. Das Rollgitter. Komisch. Es ist doch erst 11. Nein. Er macht seinen Laden zu. Es ist 12, er macht seinen Laden zu. Keine Ahnung. Vielleicht schließt er heute eher. Komm, wir gehen. Eine Zahnbürste kannst du immer noch kaufen. Ich brauche aber noch... Nein, der Zug ist wichtiger. Wenn in 2 Stunden der nächste fährt. So, ich nehme aber diesen. Ich komme. Hast du die Kaffeemaschine ausgemacht? Nein, ich... Nur eine Sekunde. Klaus! Bleib bitte hier. Warum? Geh nicht in die Küche. Und wenn, Conny? Was ist denn? Ist gar nicht abgeschlossen. Ist doch gut. Das hätten wir. Die Tasche noch, Mariechen. Cool. Ich will nicht hoffen, Henning, dass das fehlt. Hab alles gecheckt, Mariechen. Alles durchgecheckt. Los, die Uhr läuft. Du hast recht. Mit dem ganzen Kram durchs Fenster ist völlig... Eben, durchs Fenster gehst du, wenn wir fertig sind. Conny. Wer sind Sie? Und was machen Sie hier? Warum, Conny? Oh, Scheiße. Wie kommen Sie überhaupt? Hey, Mariechen, ich kann nichts dafür, ehrlich. Bist du total übergeschnappt, du blöde Kuh? Lass die Frau in Ruhe. Ich hole die Polizei. Chefin McHenning. Oh, mit Vergnügen. Finger weg, Henning. Conny, das ist kein Spielzeug, Conny. Gut, dass du das weißt. Flossen hoch. Gib das Ding her, komm. Halt die Klappe und pass auf, dass dein Toupet nicht verrutscht. Woher hast du die Pistole, Conny? Conny. Hör zu, Klaus. Hol das kleine Päckchen aus meiner Tasche. Genau. Und jetzt reiß die Folie auf. Und halt es den beiden unter die Nase. Muss ich was fragen, Conny? Ich muss es wissen. Nicht jetzt. Wir wollen den beiden Herren erstmal ein Nickerchen gönnen. Ich muss es wissen. Soll ich die Polizei rufen? Na, Conny, soll er die Polizei rufen? Wenn wir am Bahnhof sind, Mariechen. Einer muss euch ja schließlich wecken. Woher kennst du diese Leute? Und was wollen sie hier? Wenn du es nicht machst, dann gib mir das Zeug los. Was ist das? Das Äther. Nicht du sollst daran riechen, Idiot. So, und jetzt? Klaus! Ich will es nur wissen, Conny. Mach keinen Scheiß, Alter. Klaus, ich will es nur wissen. Das Ding geht schneller los, als man denkt. Stimmt, und Sie können mir glauben, die Conny weiß, was sie sagt. Hör auf. Ja, ich kenne sie, Klaus, ich... Hat Ihnen die Conny denn gar nichts von unserem Plan erzählt? Klaus, komm, gib mir die Pistole. Aber vorenthalten solltest du es ihm nicht, Conny. Und dass wir seinem Nachbarn einen Besuch abstatten wollen. Ein Mann geht durch die Wand, weißt du? Und dass wir auf seine Anwesenheit da leider keinen gesteigerten Wert legen konnten. Also hat sich die Conny... Henning! So war es doch, Conny. Sag's ihm. Du siehst doch, es interessiert ihn. Und er möchte so gern die Wahrheit wissen. Klaus, du wirst dich doch von diesen beiden Idioten nicht provozieren also lassen. Also hat sich die Conny erbarmt, dich ein wenig... Sagen wir mal, abzulenken. Aber es gibt Schlimmeres, was? Als so ein bisschen Ficky-Ficky? Scheiße. Das hätte alles so schön klappen können. Was ist bloß in dich gefahren, Conny? Klaus... Erzählen Sie keinen Mist, Mann. Ich habe eine Pistole. Klaus, ich kann dir alles erklären. Du brauchst mir nichts zu erklären. Der Kerl lügt ja. Das habe ich gleich gemerkt. Wahrscheinlich haben Sie den Einbruch von langer Hand geplant und mich schon eine Weile beobachtet. So haben Sie mitbekommen, dass ich die Handwerker hatte Die Tür stand andauernd offen. Es war kein Problem, an den Schlüssel zu kommen und sich einen Nachschlüssel machen zu lassen. Aber sie hat den Abdruck gemacht, sie? Stimmt. Anscheinend haben sie damit gerechnet, mich kaltstellen zu müssen. Deshalb hatten sie ja die Pistole dabei. Aber womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass es mir gelingen würde, ihnen die Waffe aus der Hand zu schlagen. Und dass ich dann die Pistole auf sie richten würde. Klaus? Und dass sie versuchen würden, sie mir wieder wegzunehmen. Aber ich gebe sie nicht her. Aber sie hören nicht auf das, was ich ihnen sage. Sie denken, ich mache Spaß. Ja, sie lachen sogar. Und dabei kommen sie immer näher. Conny, nimm ihm das Ding weg. Keinen Schritt weiter. Und stell dir vor, Conny, sie denken, ich merke das nicht. Sie denken, ich bin so blöd und merke das nicht. Conny, ich sage keinen Schritt weiter. Der hat auf mich geschossen. Ja, tu doch was. Klaus! Ich blute. Die werden immer lügen, Conny. Die werden immer diese dummen Sachen erzählen. Du hast die Uhren zurückgestellt, nicht? Also 12:30. Jetzt wäre unser Zug gefahren. Aber man kann die Zeit nicht anhalten. Bleib stehen. Bleib stehen, Conny. Und man kann sich auch nicht im Uhrenkasten verstecken. Nein. Die Standuhr, du willst alles zerstören? Ja. Zuerst die Uhr. Und dann? Nein. Fass sie nicht an, Conny. Die filzen alles nach Fingerabdrücken. Und wenn er 10-mal da liegt mit der Knarre in der Hand. Hilf Henning mit dem Werkzeug. Ich nehme auch eine Tasche. Er ist... Oh mein Gott. Komm, Henning, hoch mit dir. Ja, warte. Oh, Scheiße, ich blute wie ein Schwein. Wir müssen das wegwischen. Und er war so dicht dran. Psst. Menschenskind, ist dein Telefon kaputt oder meins? Moment. Wir brauchen die Tür nicht gleich aufzubrechen. Deutsche Telekom. Herr Dr. Janssen? Sie hatten angerufen wegen einer Anschlussüberprüfung. Er war kein Doktor. Er ist tot. Hals über Kopf. Hörspiel von Florian Bartsch. Conny, Miriam Abbas, Janssen, Christian Redl, Henning, Götz Schulte, Mariechen, Dieter Montag, Verkäufer, Felix von Manteuffel, Pförtner, Roland Hemmo, Telefonservice, Frank Brückner. Ton, Peter Kainz und Jean Cimczak, Regieassistenz, Katrin Martin, Regie, Götz Fritsch.